In unserer heutigen Erzählung geht es um den Hauptbestandteil solch eines traditionellen Weihnachtsmenüs, nämlich um einen Truthahn. Dieser Truthahn, noch ist er am Leben, ist aber ein ganz besonderes Exemplar. Er strebt nach Verstand und Selbsterkenntnis. Und das ausgerechnet kurz vor Weihnachten. Es liest Helmut Winkelmann. Es gibt nichts Schlimmeres für ein von Natur aus dummes Geschöpf, als plötzlich die Gabe des Verstandes zu erlangen. Wenn ihr es bezweifelt, so will ich euch die Geschichte eines Truthahns erzählen, von dem, hätte er nicht sehr aufgepasst, nicht einmal mehr die Knochen übrig geblieben wären, denn diese sind Leckerbissen für die Hunde. Der Truthahn meiner Geschichte hatte immerhin das instinktive Verlangen, sich selbst kennenzulernen, und außerdem wusste er, dass ihm jeglicher Verstand abging. Das ist etwas ziemlich Ungewöhnliches, denn die allermeisten Truthähne halten sich für sehr klug, plustern sich hofffertig auf und krähen laut, eine so gute Meinung haben sie von sich selbst. Unserem Truthahn hingegen war es klar, ebenso wie es der Trappe klar ist, dass ihre Jungen schwer fliegen lernen, dass ihn gar nichts mit Salomons Weisheit verband, dass er vom Tag seiner Geburt an hoffnungslos dumm war. Da nun einmal die Zuflucht für die Dummen die Demut ist, oder besser gesagt sein sollte, so beschloss unser Puter, den, der mehr war als er und als wir alle, zu bitten, in ihm über Nacht Begabung keimen zu lassen. Seine Bitte richtete sich an das Jesuskind, das im Hause, zu dem ein Geflügelhof gehörte, sehr verehrt wurde. Er wusste, dass das Jesuskind alle beschützen kann, die zu ihm beten, und er wusste auch, dass es der Frau Carmela, der Geflügelwärterin, mehr als einmal in schwerer Not geholfen hatte. Außerdem lud das göttliche Kind geradezu ein, dass man eine Gunst von ihm erflehte, so süß und so gütig sah es aus. Der Truthahn ließ seinen Kamm hängen, senkte die Augen unter der blauen Schutzmembran und trat vor den Schrein. Da stand das Kind in seinem vergilbten Seidenkleidchen, hielt die kleine silberne Weltkugel mit dem Kreuz oben darauf in der Hand und verströmte die Gnade seines lächelnden Antlitzes und seiner gütigen Glasaugen über das Haus und seine frommen Bewohner. Das Jesuskind erinnerte sich, dass der heilige Franz von Assisi die vernunftlosen Geschöpfe als seine minderen Brüder betrachtet hatte, fühlte Zuneigung zu dem Federvieh, das dazu bestimmt war, die Gaumenlust der Menschen zu befriedigen, und wollte seine Bitte erhören. Schon senkte es zum Zeichen der Gewährung das mollige Kinderhändchen, aber als es erfuhr, was der Puter sich da wünschte, da ging die Hand wieder in die Höhe und das Jesuskind sagte zu ihm: »Hast du dir auch gut überlegt, was du von mir erbittest?« Da der Puter auf seinem Wunsch beharrte, fragte das Kind nochmals nach. Verstand ist schließlich für einen Puter, was Schönheit für eine Miesmuschel. Eine unnütze, womöglich sogar eine verhängnisvolle Gabe. Aber der Bittsteller blieb dabei. Er wollte unbedingt die Eigenschaft auch besitzen, die bei den Menschen so gelobt wurde. Da erfüllte Jesus seinen Wunsch. Der Truthahn hatte den Eindruck, in seinem Kopf werde ein helles Licht angezündet. Er sah alles viel schärfer und deutlicher. Er war nur ein törichtes Federvieh, das in einem Hühnerhof gehalten wurde, jeden Tag sein Futter hingestreut bekam und keine andere Arbeit oder Aufgabe hatte, als faul zu sein und fett zu werden. Seinen Artgenossen, allen übrigen Putern, erging es gleich wie ihm, nur stellten sie keinerlei weitere Ermittlungen an, pickten fleißig Körner, fraßen Kleiebrei, gackerten zufrieden, schlugen das Rad, umwarben die Weibchen und schliefen lang und behaglich im warmen Stall, wo sie in der Nacht Schutz fanden. Unser Held, der bereits mit der Fähigkeit der Einsicht ausgestattet war, bemerkte gleich, dass die anderen Puter glücklich waren. Er hingegen war unausgeglichen, lebte in ständiger Unruhe und grübelte in dauernder Angst und Sorge, wie lange dieses üppige Leben wohl andauere und wie es nachher weitergehe. Wenig Zeit verging, bis er etwas darüber erfuhr. Aussprüche der Wärterin und Unterhaltungen mit den Nachbarinnen klärten ihn auf. Frau Carmela brummte nämlich immer wieder zwischen den Zähnen: »Zeige, wie schön du bist, Puta, bald wirst du gerupft. Warte nur, wenn es Weihnacht wird.« Wenngleich unser Held alles verstand, so konnte er doch nicht reden und somit auch nicht fragen, was denn an Weihnachten geschehe. Aber er ahnte, dass es etwas Gutes wohl nicht sein könne. Nein, es musste etwas ganz Schlimmes sein, etwas Grausames, ganz Schreckliches. Diese Ansicht verfestigte sich, als die angekündigte Weihnachtszeit näher kam und der Puta merkte, dass er und seine Gefährten einer unerklärlichen, übermäßigen Fresskur unterworfen wurden. »Können Sie mir sagen, wozu es gut war, Sie alle mit so vielen Brotbrocken zu füttern und Ihnen nachher auf barbarische Weise ganze Nüsse in den Rachen zu stopfen? Mit Schalen und allem und hart wie Steine und erst noch jeden Tag mehr, bis es täglich 20 waren?« Unser Held hatte das Gefühl, sein Rachen sei schon ganz aufgekratzt. »Niemals kann ich das verdauen«, dachte er und erstickte beinahe. Am Ende aber verdaute er doch, war aber den ganzen Tag benommen und lahm, wie Menschen, die an Darmerweiterung leiden. Eines Morgens, als er gerade mit der 20. Nuss gestopft worden war, kam eine Nachbarin, die Töpfersfrau von nebenan, und sagte zu Frau Carmela: »Haben Sie schon einen Puta bereit? Einen gut gemästeten? Der Koch des Herzogs hat mir aufgetragen, einen zu besorgen, für das Weihnachtsessen. Es muss aber ein besonders schönes Stück sein.« »Da habe ich einen, der ist fett wie ein Schweineschinken. Schauen Sie ihn an und überzeugen Sie sich, wie schwer er ist.« Sie packte unseren Helden an den Beinen, obwohl er sich verzweifelt wehrte, blies ihm die Federn an den Schenkeln auseinander, bis die pralle, fettglänzende Haut sichtbar wurde. »Er sieht nicht schlecht aus«, meinte die Töpfersfrau. »Wir verlangen 4 Pesos und Sie geben mir ein paar Pesetchen davon.« »Der Koch wird dann dem Herzog 6 Pesos verrechnen und alles in Butter«, antwortete Frau Carmela. Unserm Puta war sämtliche Röte aus dem Kamm und aus den Lappen am Schnabel und am Hals gewichen. Er war aschfahl. Als Frau Carmela ihn wieder auf den Boden stellte, konnte er sich kaum auf den Beinen halten. Er begriff genau, denn er hatte ja die Gabe des Verstandes. Man wollte ihn verkaufen, köpfen, verspeisen. Entsetzliches Geschick. Gar nichts konnte er tun, ihm zu entgehen. Entfliehen? Sich verstecken? Wohin sollte er sich wenden? Wo er auch hinkäme, würde ihn sein verhängnisvoll fettes, zartes Fleisch wie ein Todesurteil begleiten. Der Erstbeste, der den Luxusvogel einfing, würde ihm den Hals umdrehen und ihn braten. Es gab keine drinnen. Ihn erwartete das gleiche Geschick wie seine Gefährten. Nur wussten jene nicht um ihr trauriges Ende, und noch am Tag vor dem Schlachten würden sie mit derselben Lust und ohne aufzubegehren ihre Kleie fressen und die harten Nüsse hinunterwirken. Jetzt wusste unser Puta, warum das Jesuskind lächelnd und mit kindlichen Grübchen in den Wangen zu ihm gesagt hatte: »Aber weißt du denn, was du erbittest?« Wieder wappnete sich der Vogel mit Demut, und es gelang ihm, in das Zimmerchen zu schlüpfen, wo der Schrein stand. Wieder erhob er seine stumme Klage zu dem süßen Bildnis. Jesus wusste schon, worum es ging. Er verstand die innere Qual des unglücklichen Tieres, das im Unterschied zu seinen Artgenossen wusste, was das Mästen, was das scharfe Messer bedeuteten. Und wissentlich würde es auch das ruchlose Gefülltwerden miterleben, den heißen Bratofen, das neuerliche Aufgeschnittenwerden am Festtagstisch, wo die Gäste genüsslich das weiße Brustfleisch des armen Vogels kauen und dazu lachend Champagner trinken würden. Voller Erbarmen senkte Jesus wiederum seine Hand und sagte leise: »Geh in Frieden, fürchte nichts.« Getröstet und beruhigt ging der Puta weg. Eine wunderbare Kraft war in ihm gewachsen, eine unbekannte Hilfsquelle stärkte ihn. Der Glaube. Der Glaube ist sogar für Puter gut. Er ist mächtiger als das Messer und als der Bratofen. Der Puter fürchtete sich nicht, denn das göttliche Kind hatte ihm geboten, nichts zu fürchten. Trotz allem aber waren die äußeren Umstände furchterregend. Er war aus dem Geflügelhof geholt und in die Küche des Herzogs gebracht worden. Dort widmete sich der Küchenjunge, sein späterer Henker, der Aufgabe, ihm Branntwein zu verabreichen und abwechslungsweise sich selbst einen Schluck zu gönnen. Allmählich wirkte sich die Trunkenheit aus. Unser Puter torkelte, sein Kamm schien zu brennen, ihm schwindelte. In seiner Benommenheit meinte er, einen Wandel seiner Gestalt zu spüren. Seine Glieder versteiften sich. Mit der Zeit kam er sich gar nicht mehr wie ein Puter aus Fleisch und Blut vor, sondern wie aus schön modelliertem, farbigem Papiermaché auf zwei Drahtbeinen. In der Küche hörte man Zornesausbrüche. Wutentbrannt fuhr der Koch über den Jungen her. »Was hast du mit dem Puter getan, elender Saufbold? Du hast ihn festgehalten und entwischen lassen!« Fast zur gleichen Zeit entsetzte sich das Zimmerfräulein. »Hat man schon so etwas gesehen? Wie ist denn der Puter für die Weihnachtskrippe hierher gekommen? Komm, du Prachtskerl, ich stelle dich an deinen Platz!« Augenblicke später stand unser Puter, der nun ganz zu Karton geworden war und sich nicht mehr bewegen konnte, an der Weihnachtskrippe zu Füßen des Christkindes, das in seine Windeln gewickelt die Hirten segnete und die Geschenke der heiligen drei Könige entgegennahm. Er war vor dem Schlachtmesser gerettet. Gerettet auch vor den genusssüchtigen Zähnen, die ihn hätten zermalmen sollen, und voller Dankbarkeit schaute er das göttliche Kind an. Er fand, hier zu seinen Füßchen im warmen Hauch des Öchsleins und des Eseleins zu stehen und als weitere Figur zum heiligen Tiergarten zu gehören, sei ein besseres Geschick als sein früheres, sei wahre Glückseligkeit. Halleluja. Die ehrlich-sarkastische Parabel von der Weihnacht des Truthahns, gelesen von Helmut Winkelmann. Die Erzählung stammt von der spanischen Schriftstellerin Emilia Pardo Bazán. Sie lebte von 1851 bis 1921 und war eine der ersten Feministinnen Spaniens. Sie hat viele Romane, Erzählungen und auch zwei Theaterstücke verfasst.